Mir tut's greit zu weh, kannst du statt mir in die Firma gehen? Kaffee hab ich ja, und der Mond ist la. Ich weiß nicht, was soll ich noch tun? Mein Sparbüchli hab ich verloren. Das Auto ist hin und die Frau ist davon. Der ist ganz schön hoch, der Balkon. Aber halt, da fällt mir ein. Egal was dir ablockt, so schlimm kann's gar nicht sein. Steck nicht dein Kopf ins Sand, hupf in dein Trochtenbann. Schau, dass du im Fässer tanzt, egal ob du tanzen kannst. Da gibt's ein Lied, das uns so gefällt. Das ist vom Opa und das heißt, das ist ja alt. Das hat einen super Text. Und wenn's das Kino meckst, dann horch uns zu. Das Lied ist leicht und in Geduld. Ein Stück vom Glück, das hat auch jeder gern. Ein Stück vom Glück, es soll nix bläder werden. Ein Stück vom Glück, dann braucht man nicht noch Ruhe. Ein Stück vom Glück und alles wird wieder gut. Ein Stück vom Glück, das hat auch jeder gern. Ein Stück vom Glück, es soll nix bläder werden. Ein Stück vom Glück, dann braucht man nicht noch Ruhe. Ein Stück vom Glück und alles wird wieder gut. Ja, da siehst du, wie leicht es geht. Ein Stück vom Glück und uns geht's gut, mehr braucht man nicht. Und 100 Jahre ist es noch immer wahr. Bleib auf die Sorgen, auf dein Fußball hast du gewusst. Ein Stück vom Glück, das hat auch jeder gern. Ein Stück vom Glück, es soll nix bläder werden. Ein Stück vom Glück, dann braucht man nicht noch Ruhe. Ein Stück vom Glück und alles wird wieder gut. Ein Stück vom Glück, das hat auch jeder gern. Ein Stück vom Glück, es soll nix bläder werden. Ein Stück vom Glück, dann braucht man nicht noch Ruhe. Ein Stück vom Glück und alles wird wieder gut.